Den Intellektuellen der DVRK, die zum Aufbau einer Wirtschaftsnation und der Verbesserung des Volkslebens einen großen Beitrag geleistet hatten, wurden die akademischen Titel und Grade verliehen. Die Verleihungszeremonie fand am 19. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Nachdem der Beschluss des staatlichen Verleihungskomitees für akademischen Titel und Grade verlesen wurde, bekamen Kim Ji-yong, Dekan der Hochschule für Naturwissenschaften, den Titel des Mitglieds der Akademie, Han Chung-hwan, Lehrer der Medizinischen Hochschule Pjöngjang der Kim-Il-sung-Universität und Chun Ha-chul, Leiter der Akademie der Gesellschaftswissenschaften, den Titel des Kandidaten der Akademie verliehen. Byun Gyu-sun, Lektorin der Pädagogischen Hochschule Kim Hyung-jik, Chun Ji-hyun, Dekan der Technischen Universität Kim Chik und Han Song-nam, Lehrstuhlleiter der Universität für Schauspiel und Film Pyongyang und weitere, wurden zum Professor. Jin Jae-kyung, Lehrstuhlleiter der Kim Il-sung-Universität, Yu Song-chul, Lehrstuhlleiter der Pädagogischen Hochschule Kim Hyung-jik und Ho Nam-chul, Dekan der Pädagogischen Hochschule Kim Chul-ju und weitere zum Doktor, 126 Personen zum Dozent und 878 Personen zum Magister promoviert.